Dann fang an. Heute ist Montag. Montag. Heute ist Montag. Montag. خير إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبته، فقال: ليس بك كرب بعد اليوم. فلما ما قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفنا قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه Al-Bukhari. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit dem Hadith bei euch 28, bei mir 9. عندك كم رقم الحديث؟ باب الصبر. شوف 28. 29 أيضا. In der arabischen Exemplare, das ist 29. Aber in der deutschen Übersetzung, die ungefähre, das ist Nummer 28. Und zwar, Anas überliefert, als der Prophet Muhammad s.a.w. kurz vor seinem Tod schwer erkrankte und an seiner Krankheit litt, sagte Fatima: Ah, wie schwer ist das Leiden meines Vaters. Darauf sagte der Prophet Muhammad s.a.w.: Bald gibt es kein Leiden mehr für deinen Vater. Als er verschied, sagte sie: Ah, mein Vater, er hat auf das Rufen seines Herrn geantwortet, oder den Rufer seines Herrn geantwortet. Ah, mein Vater, der Himmel des Paradieses ist ihm zum Zufluchtsort geworden. Ah, mein Vater, wir geben Jibril dein Ableben bekannt. Als er begraben wurde, klagte Fatima: Wie könnt ihr nun nur den Gesandten Allahs mit Erde bestreuen? Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما شديدا، لأنه للنبي صلى الله عليه وسلم أجر الدنيا وأجر الآخرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم ألما كرجلين، وأصابه شدة عظيمة قبل موته صلى الله عليه وسلم، فكان يوعك صلى الله عليه وسلم كما يوعك الرجلان من الناس، والحكمة في ذلك أن للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر كذلك صبرا عظيما، لأنه امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بارك الله فيك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى هذا الابتلاء ويوعك هذا الوعك صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان لما يكحح النبي صلى الله عليه وسلم الوعك هو الكحة من شديد مثل رجلين من الناس، فهذا من باب الامتحان ليس من باب العقوبة، وإنما هو ابتلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إيمانا، فذلك سيكون الابتلاء على قدر إيمانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبتلى على قدر إيمانه، إن الرجل ليبتلى على قدر إيمانه. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يعني كلما يزداد الإيمان يكون الابتلاء أكبر، وعلى الإنسان أن يصبر على هذا الابتلاء. والإنسان إذا لم يصب بشيء يكرهه، فكيف سيعرف هذا الإنسان مدى صبر هذا الإنسان؟ ولذلك قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، حتى يعلم، حتى يعلم الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولكن كما ذكرنا هذا علم الشهادة، قلنا في علم غيب وفي علم شهادة، فهذا علم شهادة، فالله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى يعرف، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى علم الشهادة الذي علمه في الغيب سبحانه وتعالى. فكان يتغشاه الكرب، الكرب هو الشدة، الكرب هو الشدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه الكرب بشكل عظيم، وهذا ابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا قبل موته بارك الله فيكم، حتى أنه ما كان يقوى أن يقوم، وصلى بالناس جالسا، وبقي أياما كثيرة لا يصلي بالناس، وإنما أمر أبا بكر رضوان الله عليه أن يصلي بالناس بارك الله فيكم. السوديزم حديث يصمل دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كورت فور زاينم تود war er schwer krank. Und diese Krankheit hat ihm Schmerzen gemacht. Und er litt, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, an dieser Krankheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gehustet, als er krank war. Sein Husten war wie zwei Männer zusammen. Das ist so stark, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gelitten. Und das ist natürlich die Prüfung. Das ist die Prüfung. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der beste Gläubige ist. Und weil er der beste Gläubige ist, dann muss auch eigentlich sein Geduld die beste Geduld sein. Und er wird die beste Stufe im Paradies bekommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat uns erzählt, und er sagte uns sallallahu alaihi wa sallam: Die Person wird geprüft äquivalent oder gleich des Glaubens der Person. Wenn dein Iman stärker wird, wirst du auch stärker geprüft. Und dann sagte Ashaddu an-nas ibtilaan al-anbiya, also die schwierigsten Prüfungen bekommen die Propheten, dann die mehr gläubig sind, dann die weniger gläubig sind. Das bedeutet, erstmal die Propheten werden geprüft. Und dann die weniger glauben und die weniger glauben. Und der Prophet Muhammad ist natürlich der Führer der Gläubigen. Und deshalb war auch bei ihm diese Prüfung. War bei ihm diese Prüfung. Und die Prüfung ist da, damit Allah subhanahu wa ta'ala das bestätigt, was er in der Verborgenheit kennt, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kennt und weiß, in der Verborgenheit, dass diese Person geprüft wird. dann sieht Allah subhanahu wa ta'ala, ob diese Person wirklich das gedulden wird und standhaft bleibt, wenn er geprüft wird oder nicht. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Wir werden euch prüfen, damit wir die kennen, die sich anstrengen und die Geduld zeigen. Deshalb war der Prophet Muhammad so geprüft vor seinem Tod, damit er das Beispiel für uns wird. Das heißt, Barakallahu fikum, manche Leute denken, wenn du krank wirst, dass dies eine Strafe ist. Auf keinen Fall. Krankheit ist keine Strafe. Sondern Krankheit ist ein Mittel, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Geduld prüft. Und deshalb hat der Prophet Muhammad s.a.w. diese Krankheit bekommen, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. starb. Fatima radhiyallahu alayha hat gesagt, wie schwer wa karba abatah barakallahu fikum ay tatawajja'u hiya liwaja' an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ya lamma ra'at anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam يتألم هذا الألم الشديد وهي رقيقة بطبعها، لأن المرأة رقيقة بطبعها، فلما رأت هذا الذي يحدث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماذا فعلت فاطمة رضوان الله عليها؟ قالت وكرب أبتاه، يعني أنا أتألم لألم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه يا أخوة مسألة المحبة، لأن الإنسان لما يرى الآخر الذي يحبه يتألم كأنه هو يتألم. وفاطمة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت هذا الكلام. بارك الله فيكم. فاطمة رضوان الله عليها sagte in diesem Zusammenhang wie schwer ist das Leiden meines Vaters, oder die hat gesagt, das tut mir weh, dass der Prophet, dass mein Vater so schwer hat. Das heißt, Fatima, als sie das sah, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelitten hat an dieser Krankheit, was er gehabt hat, bevor er starb, dann hat sie selber gelitten. Und das ist eine Sache, die sehr schön ist, barakallahu fikum. Erstmal, die Frauen allgemein, die haben weichere Herzen als die Männer. Und die könnte das nicht sozusagen ertragen, was sie sah. Und sie liebt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn du jemanden liebst und du siehst, dass diese Person leidet, dann hast du auch Mitgefühl. Und Fatima hat hier ihr Mitgefühl gezeigt, indem sie gesagt hat, das tut mir weh, das ist mir schwer, was mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam passiert, was mit meinem Vater ist. Faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm aw la karba ala abiki ba'da al-yawm. Ay an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sayamut wa ba'da mawtihi lan يعني لن يتألم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال لقد نعيت إلي نفسي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت قريبا، لأنه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا وإذا أتى النصر من عند الله سبحانه وتعالى واكتمل الأمر، فإذا اكتمل الأمر فإنه ينقص، إذا اكتمل الشيء ينقص. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم أذيدته was Fatima gesagt hat. Die hat gesagt, das tut mir weh. Das ist sehr schwer für mich auch, dass mein Vater so leidet. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, bald gibt es kein Leiden mehr für deinen Vater. Es wird kein Leiden mehr für deinen Vater geben. Was bedeutet das? Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gewusst, dass er sterben wird. Aber wann genau, wusste er nicht. Aber der hat sozusagen, der hat schon Zeichen bekommen von Allah, dass er sterben wird. Und dieses Zeichen war 80 Tage, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Surat An-Nasr, das wird der Sieg, herabgesandt hat, subhanahu wa ta'ala. Und in dieser Surah, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ الْفَتْحِ, wenn der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala kommt und die Befreiung, وَرَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, und wenn du siehst, dass die Leute den Islam in Scharen annehmen, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, lob preise Allah subhanahu wa ta'ala und bitte Allah um Verzeihung, إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, das wird Allah subhanahu wa ta'ala ist gnädig. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das hörte, der hat gesagt, das ist die Verkündung, dass ich sterben werde. Deshalb sagte er, Fatima, dein Vater wird nicht mehr Schmerzen haben. Und du wirst auch vielleicht auch nicht Schmerzen haben, weil bald gibt es kein Leiden für deinen Vater. Das wird, er wird sterben. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهَ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهَ يَا أَبَتَاهَ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهَ يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهَ. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتاه يا أبتاه أجاب ربا دعاه, أي أن الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده الآجال, والله سبحانه وتعالى قدر أن يموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, فأجاب النبي داعي الله, وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم, أي أتاه ملك الموت وقبض روحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أبتاه جنة الفردوس مأواه, أي هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس, وجنة الفردوس هي أفضل درجة في الجنة, وسط الجنة وعلى الجنة, لأن الجنة مقببة وجنة الفردوس أعلاها, جنة الفردوس أعلاها. وقالت يا أبتا إلى جبريل ننعاه, النعي هو الإخبار بموت الميت, يعني إننا ننعاه إلى جبريل لأنه هو الذي كان يأتيه كان يأتيه صباحا ومساء بالوحي, ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لن يأتي بعد اليوم جبريل, لن يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي إلى الأرض بالوحي, لأنه انقطع بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بارك الله فيكم, هنا أمر عظيم بالنسبة للمؤمن أن يعلم أن خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت. ولما رأت فاطمة هذا الأمر, يعني قالت هذه الكلمات من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم, وفيه أن الإنسان إذا مات له أحد يحبه فقال بعض الكلام الذي ليس فيه تسخط, ليس فيه تسخط, وليس فيه شرك, وليس فيه نياحة, لا بأس بذلك. يعني أن يقول الإنسان سبحان الله, ما كان هذا الرجل, ما أفضل هذا الرجل ومات رحمه الله, معلش ما في مشكلة. بارك الله فيكم, قالت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم اشترب دان هات فاطمة جزاك فهما ان فاتا هات أوف داس روفن زينس هيغن كأنتفوغت ودا أجاب ربا دعا, تجد ما ان فاتا هات das Rufen von Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet. Was bedeutet das? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Engel des Todes geschickt Und der Engel des Todes kam zum Propheten sallallahu und sie hat seine Seele mitgenommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu starb. Deshalb sagt sie Fatima hier, dass die Seele vom Propheten Muhammad sallallahu ist weg. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn sterben lassen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt hat. Und jede Seele wird sterben. Deshalb muss man Geduld zeigen. In diesem Moment. Fatima liebt den Propheten Muhammad sallallahu am meisten. Und jeder gläubige Muslim liebt den Propheten Muhammad sallallahu. Aber trotzdem, der Prophet Muhammad sallallahu ist gestorben. Ganz normal, wie alle anderen. Das bedeutet, da kam der Engel des Todes. Und er hat die Seele vom Propheten Muhammad sallallahu entzogen. Ja, Abata. Jannatul Firdausi Ma'wa. Die hat gewusst auch natürlich, dass der Prophet Muhammad sallallahu in Al-Firdaus kommen wird. Al-Firdaus ist die beste Stufe des Paradieses. Das ist die Mittel des Paradieses und am höchsten im Paradies. Warum? Weil das Paradies so Kugelform ist. Das bedeutet Kugel. Entschuldigung. Kuppelformig ist. Und deshalb die beste Stufe des Paradieses ist in der Mitte. In der Mitte des Kuppels und oben. Und das ist Al-Firdaus. Und Al-Firdaus bekommt nicht jeden, sondern Allah subhanahu wa ta'ala gibt dem demjenigen Al-Firdaus, der so richtig im Glauben war. Die Propheten sind dort. Die Großgelehrten sind dort. Die besten Gläubigen sind dort. Deshalb sagt sie, Jannatul Firdausi Ma'wa. Das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird Al-Firdaus bekommen. Und das ist sein Ruhe. Städte sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Ja, Abata ila Jibril Naha. An-Na'i ist bekannt machen, dass jemand gestorben ist. Ist bekannt machen, dass jemand gestorben ist. Aber warum hat sie hier Jibril genommen, alaihi salam? Warum? Weil Jibril alaihi salam immer mit der Botschaft gekommen ist, mit der Offenbarung gekommen ist. Das heißt, sie sagt, jetzt wird Jibril nicht mehr kommen, alaihi salam, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Jibril alaihi salam wird nicht mehr auf diese Erde kommen, wie das immer früher gemacht hat. Das wird, wir geben das bekannt, dass Jibril alaihi salam nicht kommt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Salawatullahi wa salamu alaihi. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب طابت أنفسكم يعني من شدة حزنها على النبي صلى الله عليه وسلم قالت للصحابة كيف استطعتم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ولكن الصحابة رضو الله عليهم وهي حتى فعلوا ذلك لأنه بارك الله فيكم يعني أو هي قبلت بهذا لا شك والصحابة فعلوا ذلك لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى وهذا دين الله سبحانه وتعالى أن الذي يموت يدفن والأنبياء يدفنون حيث ما ماتوا. لذلك بعض الناس يسأل يقول لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة؟ لأنه هكذا الأمر، الأنبياء يدفنون حيث يموتون والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت وأنه سيموت، فقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال تعالى وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني ما في أحد يكون له الخلد وما في أحد يبقى على وجه الأرض دائما، إنما كل المخلوقات ستموت، ملائكة جن بشر كله سيموت، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا الله سبحانه وتعالى أمر وهكذا قدر سبحانه وتعالى. ولكن انظروا إلى صبر الصحابة وإلى حزنهم وصبر فاطمة حتى رضوان الله عليها وحزنها على أبيها أنه مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. als dann der Prophet Muhammad sallam getragen worden, als der Prophet Muhammad sallam begraben worden ist, kam Fatima zu den Gefährten und sie hat ihnen gesagt: Wie könnt ihr die Erde auf dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bestreuen? Das heißt, wie könnt ihr das machen? Wie könnt ihr das tun? Das heißt nicht, dass sie damit nicht einverstanden war, aber das war für sie natürlich sehr groß, weil der Prophet, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und der stirbt und die Sahaba, die könnten den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihren Seelen und ihrem Blut und mit ihrem Vermögen, wir könnten für ihn opfern, alles, was er gewollt hat. Aber das ist die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. So hat Allah bestimmt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird sterben. Und er wird nicht ewig bleiben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Aber was meinte Fatima damit? Die meinte, das ist so groß, dass der Prophet stirbt und dass die Leute Erde auf ihn bestreuen. Und hier, barakallahu fikum, gibt es Beweise, dass der Prophet sterben wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm im Koran: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Surah Az-Zumar, die Surah 39, die Ayat 30. Die Surah 39, die Ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala sagte ihm: Du wirst sterben und sie werden alle sterben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Das bedeutet, kein Mensch wird die Ewigkeit bekommen. Und wenn du stirbst, dann werden sie ewig. Jede Seele wird das Sterben kosten. Das wird jeder wird sterben. Und keiner bleibt ewig. Fatima hat das verstanden, aber sie war so traurig. Sie war so traurig. Und der Prophet Muhammad sallam wurde im Zimmer von Aisha, im Gemach von Aisha, radhiyallahu anha, begraben. Warum? Weil der Prophet sallam sagte: Wenn ein Prophet stirbt, dann muss er dort bestattet werden, dort begraben werden, wo er gestorben ist. Deshalb haben die Sahaba den Propheten Muhammad sallam in einem Raum bestatten. Das war nicht frei von oben. Weil manche Leute heute kommen und sagen: Ja, wieso gibt der Prophet Muhammad sallam, sein Grab ist in einem Raum? Weil er dort gestorben ist. Und weil der Prophet Muhammad sallam das gesagt hat. Einfach so. Das ist so einfach. Und in diesem Hadith, Barakallahu fikum, in diesem Hadith, أولا يعني غير الصبر أولا يجب أن يصبر الإنسان على المصيبة يجب أن يصبر على الألم in diesem Hadith gibt es erstmal, dass man Geduld zeigt. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt für dich, dann musst du Geduld zeigen. Und wenn du krank bist und du hast Schmerzen, dann musst du Geduld zeigen für Allah subhanahu wa ta'ala, und dann wirst du deinen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. ثانيا بارك الله فيكم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره من البشر يمرض ويجوع ويعطش ويتعب صلى الله عليه وسلم. Zweitens, in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ein Mensch ist. Er wird krank, er wird müde, er bekommt Hunger, er braucht Schlaf, er braucht Essen, er braucht Trinken, weil er Bashar ist. Das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Mensch, nicht mehr. Nicht wie manche Leute, wal-iyadu billah, die behaupten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre Licht. Hauzu billah. Ja, das ist Licht. Wer hat gesagt, das ist Licht? Oder die sagen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat etwas von Allah. Hauzu billah. Möge Allah uns bewahren, das sagen wir niemand. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لأن هناك من يقول يا أخوة لا يجوز لك أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات والعياذ بالله وقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حي وأقول كذلك أنه يجوز لك أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأن تطلب منه. أعوذ بالله, هذا الشرك. بارك الله فيكم. drittens, es gibt in diesem Hadith den Beweis, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gestorben ist, dass er nicht mehr am Leben ist. Der ist gestorben. Weil manche Leute sagen, du darfst nicht sagen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gestorben ist. Ja, aber was ist hier mit diesem Hadith? Was ist mit diesen Ayat? Allah sagt, der Prophet stirbt. Der Prophet صلى الله عليه وسلم selber, der hat seinen Gefährten gesagt, ich werde sterben. Und hier seine Tochter sagt, der ist gestorben. Und die Sahaba haben gesagt, der ist gestorben. Und sie haben ihn auch begraben. Dann wieso ist er nicht gestorben? Möge Allah uns bewahren. Deshalb siehst du manche Leute, die rufen ihn, sagen, ja, der Prophet Muhammad s.a.w. ist noch im Leben. Der wird niemals sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Das sind paar sozusagen paar Dinge, die aus diesem Hadith wir lernen können. Es gibt noch andere, aber die sind jetzt die wichtigen, die mit diesem Hadith sind. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Wa an Abi Zayd Usamata ibn Zayd ibn Haritha Mawla رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه سبحان الله بارك الله فيكم. Dann kommen wir zu Hadith Nummer 30. Bei mir 30, bei euch 29. Der Vater von Zayd, Usama ibn Zayd, der Sohn von Haritha, der Diener vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Liebling und der Sohn von seinem Liebling. Er sagte, ich erkläre hier, dann mache ich weiter. Barakallahu fikum. Usama ibn Zayd ist der Sohn von Zayd ibn Haritha. Und Zayd ibn Haritha war der Diener vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet hat Zayd am Anfang als seinen Sohn adoptiert. Er hat ihn adoptiert. Und dann später hat er gesagt, als Allah das verboten hat, dann hieß er wieder Zayd ibn Haritha, nicht mehr Zayd ibn Muhammad. Der Prophet hat ihn am meisten geliebt. Und er hat ihn genannt, mein Liebling. Und sein Sohn Usama ibn Zayd war auch Liebling vom Propheten Muhammad, weil er ihn wie ein Enkelkind genommen hat. Der sagte, Usama ibn Zayd, eine Tochter des Gesandten hat ihm jemanden geschickt. Sie hat ihm gesagt, dass ihr Sohn im Sterben lag. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandte ihr seinen Gruß. Das wird mit As-Salam, mit der Botschaft. Allah gehört, was er schenkt, und ihm gehört, was Allah wieder nimmt. Alles hat seine angemessene Frist, die Allah allein bestimmt. Die Tochter soll sich gedulden und auf die Belohnung Allahs darf ihr vertrauen. Doch sie schickte nochmals in Allahs Namen nach ihm, dass er zu ihr komme. Er machte sich also zu ihrem Haus auf, in Begleitung von Sa'd ibn Ubadah, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit und anderen Gefährten. Man reichte ihm den Jungen und er nahm ihn auf seinen Schoß. Als er den Todeskampf des Kindes sah, begangen seine Augen Tränen zu vergießen, worauf Sa'd, verwundert, fragte: O Gesandter Allahs, was soll das sein? Das wird: Wieso weinst du? Der Prophet sallam erwiderte: Das ist die Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen seiner Diener gelegt hat. Nach einer anderen Version: Das ist die Barmherzigkeit, die Allah, der Erhabene, in die Herzen bestimmter Diener von ihm gelegt hat. Denn Allah wird sich derjenigen seiner Diener erbarmen, die barmherzig sind. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Usama ibn Zayd radhiyallahu alayhi, Usama ibn Zayd radhiyallahu alayhi, kadhakarna, huwa walad Zayd ibn Haritha radhiyallahu alayhi, ummuhu Baraka al-Habashiyya, وأبوه زيد بن حارثة. وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية، فلما حرم الله سبحانه وتعالى التبني، النبي صلى الله عليه وسلم ترك التبني وصار اسمه مرة أخرى زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويعامله معاملة الحسن والحسين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يسمى زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى ابنه أسامة الحب ابن الحب، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احتفلت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابنها قد احتضر. ما معنى الاحتضار؟ عندما يأتي ملك الموت والملائكة فيبدأ الإنسان بارك الله فيكم أنه ما يعي الناس اللي من حواليه، وفي علامات أن هذا الإنسان سيموت. فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، فشهدنا أي أن يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم سلاما وقال صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، فلتصبر ولتحتسب. وهذا هو الدعاء الذي يدعوه الإنسان إذا حصلت له مصيبة، وخاصة مسألة الموت. يعني إذا مات أحد، إذا أردت أن تعزيه فتقول له: اصبر واحتسب، لله ما أعطى لله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، يعني أسألك بالله أن تأتي، أقسم عليك بالله أن تأتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، وكل من الصحابة ورجال ذهبوا إليها. يا أخي بارك الله فيك، إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. والإنسان إذا أراد أن يعزي أحدا من الناس فليقل له هذا الدعاء: لله ما أخذ ولله ما أعطى. يعني لماذا أنت تجزع؟ لماذا تجزع ولماذا تحزن؟ والذي أعطاك أخذ منك، هو الذي أعطى وهو الذي أخذ سبحانه وتعالى، وهو له ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي كل شيء بقدر، بمقدار. الله سبحانه وتعالى قدر أن يموت الإنسان في هذا اليوم، خلاص يموت. وفي رواية: وأجل مسمى، لأن المكتوب لا يتغير، المكتوب لا يتغير. أي إذا كان هذا قدر عليك مقدر لا يتغير، فلماذا تجزع ولماذا تحزن؟ بارك الله فيكم. في شون إن أو فرابش كزاكت وقت إن إست اسم الأسام بن زيد شاب دس إكليات ليس أسام بن زيد. أسام بن زيد استيزون فون زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هاد بركة الحبشية دي دينار فون بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم geheiratet und sie haben Osama bekommen als Sohn. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn so gemocht und so geliebt, und er hieß Liebling, der Sohn von Liebling vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet hat Osama so behandelt wie Al-Hassan und Al-Hussein, weil er ihn so gemocht hat sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesagt, während die Sahaben mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, dann hat eine Tochter vom Propheten dem Propheten eine Botschaft gesendet. Und zwar, jemand kam zu ihm, der hat gesagt, der Sohn von ihr, der ist am Sterben. Das bedeutet, das ist bei ihm, der kämpft. Der ist im Todeskampf. Das bedeutet, der wird jetzt sterben. Und er, taqaqa, bei den Sayyatihad. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, geh zu ihr zurück und befehle ihr, dass sie Geduld zeigt, dass sie Geduld zeigt und dass sie die auf die Belohnung Allahs für ihr Geduld, was ihr passiert, dass sie die Belohnung Allahs subhanahu wa ta'ala auf die Belohnung vertraut. Und er hat ihn Gruß natürlich geschickt. Und man sollte hier noch etwas sagen. Lillahi ma a'ta. Lillahi ma akhad. Walahu ma a'ta. Wa kulla shay'in 'indahu bi ajal. Das heißt, Allah gehört, was er genommen hat und was er gegeben hat. Und alles ist bei Allah subhanahu wa ta'ala mit einer bestimmten Frist. Das heißt, barakallahu fikum, was können wir daraus lernen? Erstmal, du musst Geduld zeigen. Wenn dir etwas Schlechtes widerfährt, wenn das für dich Tod etwas Schlechtes ist bei deinen Verwandten oder bei den Leuten, die du magst, dann musst du Geduld zeigen. Und wenn du Geduld zeigst, dann wirst du belohnt. Du wirst die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und dann gibt es ein Bittgebet, was du hier sagst, dass die anderen auch sich ein bisschen beruhigen. Was ist dieses Bittgebet? Lillahi ma akhad. Allah gehört, was er genommen hat und was er geschenkt hat. Das heißt, wem gehört diese Seele? Wem gehört dieser Körper? Das gehört Allah, weil Allah subhanahu wa ta'ala alles erschaffen hat. Der hat das dann wieder genommen. Was er dir gegeben hat, hat er von dir weggenommen. Dann warum bist du, warum übertreibst du, indem du damit nicht einverstanden bist? Oder indem du nicht zufrieden bist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Natürlich, wir sind traurig, wenn jemand stirbt, weil wir uns nicht mehr sehen in diesem Leben. Aber wir dürfen nicht übertreiben in diesem Zusammenhang, weil wir verstehen, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gegeben, Allah hat das genommen. Und dann kommt der nächste Satz, das ist sehr wichtig, und zwar: وَكُلَّ شَيْنْ عِنْدَهُ بِأَجْلِنْ مسمى. Das heißt, barakallahu fikum, in diesem Zusammenhang, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, alles bei ihm hat seine angemessene Frist, die Allah bestimmt hat. Das heißt, wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, an diesem Tag, in dieser Sekunde, die Seele dieser Person entnehmen oder entziehen wird durch den Engel des Todes und diese Person wird sterben, dann warum bist du traurig, wenn du richtig glaubst? Wenn du gläubig bist, warum bist du in diesem Zusammenhang nicht nur traurig, traurig ist nicht vielleicht exakt hier, warum übertreibst du? Übertreiben, dass man ein bisschen traurig wird, das ist normal. Du siehst die Person nicht mehr. So, barakallahu fikum, hier dieses Hadith hat diese Bedeutung, hat Geduld erstmal Bedeutung und von der anderen Seite, der Prophet Muhammad s.a.w. bringt uns bei, was wir sagen, wenn jemand gestorben ist und wir wollen zum Beispiel seine Familie, wir wollen unser Beileid wünschen. Was sagen wir in diesem Zusammenhang? Und dazu, barakallahu fikum, noch etwas. Wenn dir etwas zum Beispiel Schlechtes widerfährt, da kannst du sagen, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir sind von Allah subhanahu wa ta'ala und wir werden zu Allah subhanahu wa ta'ala wiederkehren. Die Bedeutung ist, bitte, dass man die Bedeutung nochmal versteht. Ich wiederhole zum dritten Mal. Allah hat alles bestimmt. Allah hat uns das gegeben. Allah hat das weggenommen. Dann darfst du nicht übertreiben. Dann hat die Tochter von unserem Propheten Muhammad s.a.w. jemanden geschickt und die sagt, die schwört bei Allah, dass du kommst. Das bedeutet, die fragt dich im Namen Allahs, dass du kommst. Der Prophet stand auf und er ging mit ein paar Sahaba, radhiyallahu alaihim. Das war unter anderem Sa'd ibn Ubadah, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, die sind sehr bekannt. Die sind Gefährten vom Propheten Muhammad s.a.w. und andere Männer. Die sind alle zu der Tochter vom Propheten Muhammad s.a.w. gegangen. فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ فَأَقْعَدَهُ فِي حِجْرِهِ هَذَا الْحِجْرُ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ يعني تتحرك وتضطرب خلاص هو في الاحتضار يعني ملك الموت يقبض روحه ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه سعد قال له ما هذا يعني الرجال عندهم ما كان التبكي تبكي ثانيا يعني الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر فتتبكي قال هذه رحمة هذه رحمة أي بكيت رحمة بالصبي لا جزعا بالمقدور يعني ليس خوفا من المقدر ليس خوفا من الموت وإنما رحمة بالصبي رحمة بهذا الصبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إنما يرحم الله من عباده الرحماء بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده يعني هي رحمة الإنسان لما يرى مثل هذا الشيء لسنا حديدا ولسنا حجارة ولسنا شجرا وإنما لنا مشاعر ولنا أحاسيس ولما ترى مثل هذا الأمر طفل صغير بين يديك ونفسه تقعقع يعني وهو في في في في هذا في الاحتضار فلا شك يا أخي أنه يحدث للإنسان رقة وهذه والنبي صلى الله عليه وسلم أرق الناس قلوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى فذلك الشاهد من هذا الحديث مرها فلتصبر ولتحتسب مرها فلتصبر ولتحتسب أي صار شيء مصاب تحتسب الأجر عند الله لصبرك وتصبر على هذا الأمر وسينالك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى بارك الله فيكم als der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم bei seiner Tochter war da hat man ihm das Kind gegeben. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat den Jungen genommen und er hat ihn in seinen Schoß, auf seinen Schoß getan. Und sein, der war im Todeskampf, das wird seine Seele wurde entzogen. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, als das so sah in seinen Händen, der hat angefangen zu weinen. Sa'd hat ihn angeschaut. Was ist los? Du weinst? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, das ist eine Barmherzigkeit, was Allah in den Herzen von seinen Dienern gelegt hat. Und hier, barakallahu fikum, ist es wichtig zu verstehen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht geweint, weil er damit nicht zufrieden war, dass dieser Junge stirbt, oder weil er sozusagen Angst gehabt hat vor der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Nein. Der Prophet hat das erklärt. Das ist Barmherzigkeit. Wenn du so siehst, dann wird dein Herz weich. Ein kleines Kind, seine Seele wird entzogen. Natürlich, wir sind aus Gefühlen, wir haben Gefühle. Wir sind keine Steine, wir sind keine Bäume. Und wir sind kein Metall, wir sind kein Eisen. Wir sind Leute, die Gefühle haben. Und wenn du sowas vor dir siehst, natürlich wirst du reagieren. Und die Reaktion war klar, indem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hier geweint hat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah wird sich derjenigen seiner Diener erbarmen, die barmherzig sind. Das wird, wenn du barmherzig bist, dann wirst du auch die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Es gibt eine andere Überlieferung. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fil sama. Das bedeutet, schenk den Leuten, die auf der Erde sind, Barmherzigkeit, wird derjenige, der über dem Himmel ist, euch Barmherzigkeit schenken. Das Allah subhanahu wa ta'ala wird euch Barmherzigkeit schenken. Es gibt hier etwas Schönes, was die Gelehrten zu diesem Hadith gesagt haben. Und das ist das Letzte. Auf jeden Fall, bevor wir jetzt zum Letzten kommen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khair, nur etwas für uns aus diesem Hadith, in diesem Hadith, Jazakumullah khairan, lernen wir, dass man Geduld zeigen muss. Und wenn man Geduld zeigt, dann muss man auf die Belohnung für diese Geduld bei Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Also du wirst Belohnung bekommen von Allah, wenn du Geduld zeigst. Und wir lernen auch aus diesem Hadith, was wir den Leuten sagen, wenn sie den Sterbefall haben. Also wenn sie Muslim sind, da sagt man ihnen das Gleiche. Da kann man allen sagen eigentlich. Da kann man allen sagen. Du kannst auch zu einem Nicht-Muslim sagen, Allah hat das gegeben, Allah hat das weggenommen und du musst Geduld zeigen. Du musst Geduld zeigen. Man braucht Geduld. So. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, etwas Schönes gibt es hier in diesem Hadith. هناك شيء تكلم عنه العلماء سبحان الله وهو جميل جدا قال على العلم أن رجلا مات ابنه فضحك ضحك فقالوا له كيف تضحك وقد مات ابنك قال شكرا لله سبحانه وتعالى لأنه هذا من عند الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني هذا الأمر و أنا أفرح بقضاء الله سبحانه وتعالى. فقالوا طيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات ابن بنته بكى. طيب هل ذلك راض بقضاء الله سبحانه وتعالى أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. إنما النبي جمع بين الاثنتين. وذلك جمع فقط أتى بواحدة النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر يرق قلبه لمثل هذه الأمور فبكى رقة ورحمة بهذا الطفل وهو راض بما حكم الله سبحانه وتعالى وبما قضى الله سبحانه وتعالى انتبه ما أجمل هذا الكلام أقول شيخ الإسلام لما سئل انه كيف هذا وهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر والطبيعي في البشر انه لما تصيبه مصيبه انه ماذا يحزن ولما يرى مثل هذا الامر يرق قلبه فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنتين وذلك الافضل بارك الله فيكم من erzählt das letzte ان شاء الله من erzählt dass ein Mann ein Kind gehabt hat und dieser Mann war von diesen Leuten, die nennt man Arifin, so Sufisten. Sufi war dieser Mann. Und er hat sein Sohn ist gestorben. Dann hat er angefangen zu lachen. Da sagt man, du lachst und dein Sohn ist gestorben? Der sagte, ich lache, weil ich mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, zufrieden bin. Deshalb lache ich. Ich weine nicht. Allah hat mir das gegeben und ich bin zufrieden, deshalb lache ich. Und dann sagen die Gelehrten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als der Sohn von seiner Tochter gestorben ist, hat geweint. Das wird, was ist der jetzt richtiger? Ja, sagen wir, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Wieso? Schaut mal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war zufrieden mit der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, indem er gesagt hat, فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Die muss Geduld zeigen und sie muss auf Lohnung von Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist ein Mensch und er hat ein Herz und er hat Gefühle. Und wenn er sieht, dass ein Kind vor seinen Augen stirbt, diese Gefühle, da kann man nicht verbergen. Deshalb war er sozusagen weich geworden für diesen Moment wegen des Kindes. Und dann hat er geweint. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat die zwei Sachen, die richtig sind, in diesem Moment gehabt. Nicht nur eine Sache. Nicht nur Zufriedenheit mit Allah subhanahu wa ta'ala. Zufriedenheit mit der Bestimmung Allahs und noch dazu Weiche im Herzen, was wir als Menschen tragen und haben. Barakallahu fikum, sollte der Muslim Geduld zeigen und sollte der Muslim Allah subhanahu wa ta'ala fürchten und sollte der Muslim immer, wenn etwas auch passiert, standhaft bleiben und immer das im Kopf haben. Zeigst du Geduld, wirst du belohnt. Zeigst du Geduld, wird dein Lohn, zeigst du mehr Geduld, wird dein Lohn mehr. Und rechne immer damit, dass du den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommst. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sima kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Für die Brüder und Schwestern im Internet. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabina Muhammad. Können die Brüder und Schwestern gut hören, wenn ihr da mit was tippen. Barakallahu fikum. Ich habe hier ein paar Fragen bekommen. Wie kann ich meinen Iman stärken, wenn ich merke, dass er sinkt, sobald ich höre, dass einer meiner Familie krank ist? Dein Iman braucht hier nicht zu sinken, sondern du brauchst hier starken, dein Iman zu stärken durch diese Sache, weil die Krankheit eine Prüfung ist. Und wenn jemand krank ist, dann ist das Beweis, dass was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und was er herabgesandt hat und was er uns offenbart hat durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das alles wahr ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns prüft mit Krankheit. Und wenn jemand krank ist, dann musst du so denken, Allah subhanahu wa ta'ala hat das so lassen, dass diese Person krank geworden ist, damit Allah die Person prüft. Wenn diese Person Geduld zeigt, dann wird er besseren Stufen bekommen im Paradies und er wird dafür Lohn bekommen. Und hier musst du so denken. Wenn Allah etwas bestimmt, glaubst du, dass Allah alles bestimmt? Du sagst ja. Okay, Allah hat das bestimmt. Dann brauchst du nur Taslim zu haben. Gott Ergebenheit, indem du sagst, so hat Allah gewollt. Ich empfehle dir, dass du ein Ayah und ein Hadith gut lernst. Dann wird dein Iman stärker werden. Bei jeder Sache, die für dich schlecht wäre, obwohl Krankheit nicht schlecht ist, ja? Weil Krankheit eine Art Filtrierung ist der Sünden. Wenn du krank wirst und du zeigst Geduld, dann wird Allah dir deine Sünden wegmachen. Und der gläubige Muslim, wenn er krank wird, und krank wird, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der war krank, bevor er starb, weil der Gläubige wird krank, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm alle seine Sünden wegmacht, oder dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm bessere Stufe im Paradies gibt. Deshalb, wenn dir etwas für dich Schlechtes widerfährt, dann zeigst du Geduld und lernst du diese Ayah und dieses Hadith. قُلْ لَيُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Sprich, uns wird das passieren, was Allah uns bestimmt hat. Wenn du das glaubst, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin. Das heißt aber nicht, dass du auch kein Mittel dafür findest, zum Beispiel, dass du zum Arzt gehst und sowas. Doch, du gehst zum Arzt und du suchst nach Medikamenten und so weiter. Die andere Sache, lerne das Hadith von Ibn Abbas, radhiyallahu alayhi. Hadith von Ibn Abbas ist bei Tirmidhi und eine Überlieferung ist bei Imam Muslim. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm am Ende des Hadithes, wenn die ganze Nation sich versammelt und die wollen dir etwas Gutes zufügen, sie werden das nicht schaffen, wenn Allah dir das nicht geschrieben hat. Und wenn die ganze Nation sich versammelt und die wollen dir etwas Schlechtes zufügen, dann können sie das nicht schaffen, wenn Allah dir das nicht geschrieben hat. Wenn du das weißt, dann wirst du starken Iman immer haben, inshallah. Ist es erlaubt, wenn jemand stirbt aus der Familie, dass man den Leuten sagt, sie sollen ihn für eine Weile nicht neben mir erwähnen, also namentlich? Warum? Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Die können ihn namentlich erwähnen und das ist in Ordnung. Aber warum willst du das nicht machen, dass die Leute ihn nicht erwähnen? Weil du dich an ihn erinnerst und dann wirst du trauriger? Du brauchst nicht traurig zu sein. Du brauchst nicht zu übertreiben in Trauer. Du kannst traurig sein, aber nicht übertreiben. Und das gehört zu übertreiben eigentlich. Kann es sein, dass was uns Muslime im Moment passiert, eine Probe von Allah subhanahu wa ta'ala ist, um unseren Iman zu prüfen? Wie wird es sein? Wann werden die Muslime siegen in ihrem Recht? Wie wird es weitergehen? Was ist aus uns geworden? Warum passiert es so? Ich bin darüber sehr traurig. Bitte machen Sie Bittgebet für unsere Umma. Und die letzte Frage ist, wird der Muslim, der standhaft bleibt und geduldig ist, die anderen, die es nicht sind, helfen können? Ja, ist das eine Probe, was mit uns passiert? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit ist das eine Probe, eine Prüfung. Allah probt uns und prüft uns, damit Allah subhanahu wa ta'ala hier genau sieht, ob wir richtig gläubig sind. Allah weiß alles. Allah weiß alles. Der braucht auch das nicht, weil er weiß, wer von uns gläubig ist und wer nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala probt uns, damit dieses Wissen, was er in Verborgenheit hat, bestätigt wird mit dem Wissen, was jetzt passiert. Und deshalb wird die Prüfung so gemacht, die Probe nach deinem Iman, wenn du immer stärker bist. Das bedeutet, wenn du anfängst, deine Gebete zu verrichten, wenn du anfängst, gute Sachen zu begehen, wenn du anfängst, deine Religion treu zu sein, richtig praktizieren mit Koran und Sunna, dann wird auch deine Prüfung oder deine Probe stärker. Und wenn du hier Geduld zeigst, dann wird deine Stufe besser werden. Alhamdulillah, wir glauben an den letzten Tag. Es gibt einen letzten Tag, wir werden unsere Rechte bekommen. Wann werden die Muslime ihre Rechte wieder bekommen? Die werden das inshallah bald bekommen. Die werden das inshallah bald bekommen. Weil das sehr bald geworden ist. Die beschimpfen den Propheten. Es gibt manche Leute, die den Propheten beschimpfen, andere, die machen ihre Augen zu und die sagen, dass das ist Kunstfreiheit und das ist Meinungsfreiheit, aber das nennen sie nicht Volksverhetzung, ja? Das nennen sie nicht Volksverhetzung, wenn eine Religion, wenn 1,5 Milliarden Menschen beleidigt werden und wenn ihren Propheten beleidigt wird, für sie ist das kein Problem. Das heißt Freiheit. Aber, dass die Muslime sagen, wir akzeptieren nicht, dass man unseren Propheten beschimpft, dann nennt man das extrem. Die sind Extremisten, weil die das nicht wollen, dass ihr Prophet beleidigt wird. Ja, das ist eine Sache. Zweitens, die wollen die Muslime als Feind zeigen. Diese Gruppe von Menschen, die wollen die Muslime als Feind zeigen. Und die wollen den Islam als Religion sozusagen Terror und Extremismus und keine Menschenrechte zeigen. Und diese Sachen, die sind barakallahu fikum für uns alhamdulillah Zeichen, dass die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala näher geworden ist. Und in manchen muslimischen Ländern werden die Muslime regelrecht getötet. Unter den Augen der Menschen werden die Muslime gefoltert und getötet. Kinder werden getötet. Und das nennt man ja Frieden schaffen. Das nennt man Frieden schaffen für sie. Und wenn wir etwas dagegen sagen, dann sind wir gefährlich. Aber das alles, diese Zeichen, dass die Muslime so schwer haben, wenn die Muslime dann an ihrer Religion festhalten und den Islam weiter praktizieren, dann wird Allah ihnen helfen. Und die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala ist nahe geworden. Geduld, Geduld brauchen wir. Standhaftigkeit brauchen wir. Du brauchst nicht. Natürlich, wir werden traurig wie unsere Lage, aber vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zurück zu ihrer Religion bringen. Das ist das Gebet, was schön ist hier. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu unserer Religion zurückbringen, dass wir unsere Religion richtig praktizieren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Standhaftigkeit schenken, dass wir den Islam richtig praktizieren. Das ist das beste Gebet. Und ja, muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. O indaga der Herzen, befestige unsere Herzen auf deiner Religion. Befestige unsere Herzen auf dem richtigen Weg, dass wir den Islam richtig praktizieren und dass wir das Paradies bekommen. Können diejenigen, die standhaft sind und geduldig, die anderen helfen? Natürlich, indem sie ihnen erzählen. Wenn man Geduld zeigt, dann wird man Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Indem sie ihnen erzählen, was mit dem Propheten passierte, was mit unseren Propheten, mit Musa, mit Isa, mit Ibrahim, mit anderen passierte wegen dieser Religion, dann bekommt man inshallah Standhaftigkeit in der Religion. Okay. Wie lange darf man nach einem Tod maximal trauern? Barakallahu fikum, wenn das eine Frau ist und ihr Mann ist gestorben, dann die Anzahl, die sozusagen Al-Hidad ist 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage, wenn ihr Mann stirbt. Alles andere darfst du nicht mehr als 3 Tage. Und Trauer heißt nicht, Barakallahu fikum, dass man ein Zelt mietet oder dass man einen Saal mietet und dass man Leute holt, dass sie Koran lesen und dass man Essen macht und dass die Leute die ganze Zeit dort bleiben. Das ist eigentlich nicht von der Sunna und das ist nicht von unserer Religion. Eigentlich ein Muslim braucht sowas nicht, weil der Muslim glaubt, dass wenn jemand auch stirbt, dass das nicht das Ende ist, sondern wir werden uns inshallah, wenn wir gute Muslime waren, im Paradies treffen. Inshallah, wenn Allah will. Deshalb macht man sowas nicht, wie die Leute heutzutage tun in bestimmten Ländern. Aber das braucht Zeit. Das braucht ein bisschen Zeit. Das ist ein Prozess, dass die Muslime wach werden und dass sie zurück zu ihrer Religion kommen. Und inshallah werden sie das schaffen. Und ich sage etwas, Barakallahu fikum, das soll für euch eine Regel sein. Die Muslime werden immer wach, wenn sie auf ihren Kopf bekommen. Weil manche Leute, die verschlafen. Und manche Leute, die sind sozusagen, die sind weg vom Islam. Aber wenn die Muslime dann auf ihren Kopf bekommen, dann denken die Leute, subhanallah, warum macht man mit diesen Leuten so? Und dann macht man sich Gedanken. Und dann kehren viele zur Religion Allah subhanahu wa ta'ala zurück und sie praktizieren den Islam. Deshalb, wir zeigen Geduld. Und wir fürchten Allah subhanahu wa ta'ala und barakallahu fikum, wir hoffen, dass wir und wir bitten Allah darum, dass wir unsere Religion richtig praktizieren. Auch diesbezüglich, das wird, wenn jemand stirbt, wie machen wir? Wir machen wie die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Es gab eine Frage, wo ist Allah? Allah ist über dem Himmel. Allah ist über dem Himmel. Allah ist über seinen Thron. So sagt Allah in seinem Buch und so sagt der Prophet Muhammad sallam, und das ist Konsens von Sahaba, Konsens von Gefährten von Prophet Muhammad sallam, und Konsens von der Nation und von den großen Imamen. Abu Hanifa hat das gesagt, Al-Shafi'i hat das gesagt, Malik hat das gesagt und Imam Ahmed haben das gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Paradies geben. Die haben alle das Gleiche gesagt. Deshalb Allah ist über uns. Da sagt man, ja, da willst du Allah mit Menschen vergleichen? Da sagen wir, nein, stopp. Wir vergleichen Allah nicht mit den Menschen. Allah ist Allah und die Menschen sind die Menschen. Allah hat seine Eigenschaften und die Menschen haben ihre Eigenschaften. Und diese beiden, die sind zwei Parallelen. Und da kann man nicht sagen, die sind gleich. Allah ist Allah, er ist vollkommen, Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig, allgroß und so weiter. Und wir, barakallahu fikum, wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft, wir sind nicht vollkommen, wir machen Sünden und wir sind schwach. Und deshalb, wir vergleichen nicht uns mit Allah, wenn das Wort auch das gleiche ist. Aber der Sinn ist total anders und die Eigenschaft ist was anderes. Aber diese Leute, die nicht denken, die denken, wenn du sagst, Allah ist über dem Himmel, dann hast du Allah mit Menschen verglichen oder du hast ihnen einen Ort zugeschrieben, weil sie nicht denken wollen und weil sie die Wahrheit nicht haben wollen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem wahren Weg des Islam befestigen. Und wir brauchen, barakallahu fikum, solche Themen nicht viel zu diskutieren. Wenn diese Leute das bestätigen wollen, bitteschön. Wenn sie das nicht machen wollen, dann sollen sie am letzten Tag zur Rechenschaft gezogen. Allah subhanahu wa ta'ala wird sie zur Rechenschaft gezogen. Weil es 3000 Beweise vorliegen. Es gibt 3000 Beweise, dass Allah über dem Himmel ist, über seinem Thron, subhanahu wa ta'ala. Die 3000 Beweise werden von diesen Leuten nicht angenommen. Was nehmen sie? Die nehmen ein Gedicht. Ein Gedicht. Ein Gedicht nehmen sie als Beweis. Und die 3000 Beweise, die klar sind, sonnenklar, die nehmen sie nicht. Und dann manche fangen zu lügen, andere fangen was anderes zu sagen. Manche von ihnen sind entschuldigt, weil sie nicht gewusst haben oder weil sie so gedacht haben, dass das stimmt. Andere, die sind nicht entschuldigt, weil man ihnen erzählt hat und Beweise gegeben hat. Dann sind sie nicht entschuldigt mehr. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem wahren Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa salli lahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tisliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.